es häufen sich die Leidenstage, dass dem Treuesten bereits die Hoffnung schwand. Fortan klang es wie eine heilige Sage, ein Volk, ein Herz, ein Land. Doch immer stiegen wir aus der Asche, nach der Knechtschaft, nach dem Schmeid. Vaterland, ich muss versinken, hier in deiner Herrlichkeit. Freiheitsgruß soll's vor meinem Heim erklingen, bis hin zum fernen Memelfluss, wo noch deutsche Werte gelten, wo die Herzen stark und gleich zu dem Freiheitskampf sich stellten, ist heilges deutsches Reich. Es erklingt in unseren schönsten Liedern aus voller deutscher Bergen halt es wieder, an unseren Marken hielten wir wach. Und als des Kampfes wilde Flammen entfacht von verrohter Hand, da standen endlich wir zusammen. Ein Volk, ein Herz und ein Land. Deutsches Land. verloren, alles verloren. Überall nur Tod und Leid, blutgetränkt das Ehrenkleid. Stunden wurden zur Ewigkeit, Fritz vor Schmerzen schreit. Die Jugend sein Leben verloren, ist in den Tod die Treue geschworen. Verfall nimmt seinen Lauf, der totale Ausverkauf. Überall nur Tod und Leid, blutgetränkt das Ehrenkleid. Stunden wurden zur Ewigkeit, Fritz vor Schmerzen schreit. Die Jugend sein Leben verloren, ist in den Tod die Treue geschworen. So zogen sie hinaus. Stunden wurden zur Ewigkeit, Fritz vor Schmerzen schreit. Die Jugend sein Leben verloren, ist in den Tod die Treue geschworen. So zogen sie hinaus ins Feld. Meine Vorstellungskraft, sie reicht nicht aus. All das Grauen, so weit fort von zu Haus. So fielen sie in aller Welt, wie er. Land, Titel, Macht, Männer, gar nichts. Gar nichts? Ich habe gar nichts. Männer kämpfen für mich, weil ich sie von meinem Land herunterjagen und ihre Familien verhungern lassen kann, wenn sie es nicht tun. Diese Männer, deren Blut bei Falkirk der Boden aufgesogen hat, kämpften für William Wallace und er kämpft für etwas, das ich selber nie hatte. Und als ich Verrat an ihm übte, habe ich ihm das genommen. Und das konnte ich nach der Schlacht in seinem Gesicht sehen. Und es zerreißt mich von innen. Aber alle Männer verraten, verlieren den Mut. Ich will den Mut nicht verlieren! Der Hügel im Wind im Gesicht, blickst du dem Tod ins Angesicht. Du spürst die Sehnsucht, einfach frei zu sein. So stehen die Clans dort im Fackelschein. Die Luft der Heile ist so sauber und rein. Dieses Land, ja, es ist dein. Die Freiheit gefesselt und in Ketten gelegt. Das Erbe der Ahnen über Jahrzehnte gepflegt. Eine Zeit geschmiert aus Furcht und Gewalt. Die alte Schaft seines Schwertes geballt. Es kommt die Zeit, in der du sterben musst. Für die Freiheit, das war dir bewusst. All geblieben, stets ungehört. Sie nimmt zurück, was sie seit jeher gehört. Sie stehen zusammen, sie sind nicht allein. Es ist der Wille, einfach frei zu sein. Den Kampf um die Freiheit, den er kämpfen muss. Siegreich die Schlacht und zum Ritter geschlagen. Gegen eine Übermacht, ihr musstet es wagen. Dein Volk versklavt, dein Land geschunden. So blutet es aus tausenden Wunden. Du Freiheitskämpfer für dein Schottland. Nahmst unbeugsam dein Schwert zur Hand. Eine Zeit geschmiert aus Furcht und Gewalt, die Hand im Schaft deines Schwertes geballt. Es kommt die Zeit, in der du sterben musst. Für die Freiheit, das war dir bewusst. All die Worte blieben stets ungehört. Sie nimmt zurück, was sie seit jeher gehört. Sie stehen zusammen. Nicht allein, es ist der Wille, einfach frei zu sein. Denkmal in Detmold, weiß doch genau, als ich's zum ersten Mal sah. Und am Rhein der Gesang der alte Fritz dort unter den Linden. Der Kölner Dom ragt in den Himmel empor. Im Bayer Schloss Neuschwanstein, die Walhalla in Regensburg. Das deutsche Heck in Koblenz, in Paderborn gelingt die Wewelsburg. Das Barbarossa-Denkmal in Thüringen, diesen Anblick vergiss ich nie. Die Festung Königstein bei Dresden, die Semperoper, das Haus der Philharmonie. Dies ist alles ein Teil von uns, ein Teil von dir und mir. Seit Jahrhunderten verwachsen durch das Land so deutsch wie wir. Das Land der Dichter und Denker, Kultur und Erfindergeist. Ein Volk mit Traditionen, das ist es, was uns zusammenschweißt. Nach zwei Weltkriegen wieder auferstanden, Unterdrückung und Verfolgung überstanden. Kein Volk der Erde ist dem Deutschen gleich, kein Land so stolz und glorreich. Für die Ewigkeit alles bestand. Heiliges Deutschland. Das schaffen Richard Wagner, von Beethoven, Mozart oder Bach. Meisterwerke der Musik, ein jeder ein Künstler in seinem Fach. So wie epische Werke von Schiller oder Goethes Faust. Land der Dichter und Denker, egal wohin du schaust. Dies ist unsere Heimat, dies ist ein Teil unserer Kultur. Sprache, Traditionen, Wissen, Kunst, Musik und Literatur. Deutscher Erfinder, das Zuhauf, man trug ihr Wissen in die Welt. Deutsches Denken, deutsches Handeln, unser Dasein heute erhält. Dies ist alles ein Teil von uns, ein Teil von dir und mir. Seit Jahrhunderten verwachsen durch das Land so deutsch wie wir. Das Land der Dichter und Denker, Kultur und Erfindergeist. Ein Volk mit Traditionen, das ist es, was uns zusammenschweißt. Nach zwei Weltkriegen wieder auferstanden, Unterdrückung und Verfolgung überstanden. Kein Volk der Erde ist dem Deutschen gleich, kein Land so stolz und glorreich. Für die Ewigkeit alles bestand. Heiliges Deutschland. Generationen schufen Werte von Dauer, die Gegenwart bringt nur Entsetzen und Trauer. Deutsches Blut wird kaum geboren, der Fürst steht bereits vor unseren Toren. Generationen schufen Werte von Dauer, die Gegenwart bringt nur Entsetzen und Trauer. Deutsches Blut wird kaum geboren, der Fürst steht bereits vor unseren Toren. Klageruf erklingt, so viele gerissen aus dem Leben. Die Schmach der Niederlage mussten sie nicht erleben. Unerschütterliche Treue, ein Zeichen jener Zeit. Mit Stolz trugen sie ihr Ehrenkleid, den Tod stets an der Seite, Helden sterben leidsam. Sie gehen alleine in die Nacht, Helden sterben. Unerschütterliche Treue, ein Zeichen jener Zeit. in Toschees an der Seite, Helden sterben einsam. Sie gehen alleine in die Nacht, Helden sterben einsam. Niemand, der an ihrem Grabe wacht, Helden sterben einsam. Stolz hoch erhoben, umringt die Heimat mein Tiroler Land. Die Gipfel strahlen hell in ihrem Glanze und leuchten weit von steiler Felsenwand. Ein harter Kampf hat dich in zwei geschlagen, von dir gerissen wurde Südtirol. Die Dolomiten grüßen aus der Ferne in roter Glut zum letzten Lebewohl. Berge, steile Felsenwand, fing Tirolers Freude, sind sein Heimatland. Steige hoch, Tiroler Adler, hoch über Fels und Land. Steige hoch, empor über dein Südtiroler Land. Keine Alpen trennen, was ein Gott sein Verband. Deutsche Herzen brennen im Tiroler Land. Deutsche Burgen ragen von Nesch bis zum Inn. Alle Winde tragen Lieder her und hin. Treue Herzen schlagen hier wie Dorn alle Zeit. Deutsche Laute klagen dort ein gleiches Leid. Keine Alpen trennen, was ein Gott sein Verband. Deutsche Herzen brennen. Du bist ein Teil von meinem Herz geworden. Wir loben, wir beschützen dich. Das Erbe halten wir in Ehren. Mein Tirol, ich liebe dich. Deutsch ist die Sprache, Deutsch ist das Land. Alle lieben die Treue stets mit Herz und Hand. Lodernde Feuer in dunkler Nacht gründen, dass die Freiheit in den Bergen erwacht. Über Berg und Täler, wir schützen deine Hand. Der Tiroler Süden bleibt deutsches Heimatland. Steige hoch, Tiroler Adler, ganz weit hinauf. Wir nehmen das Unrecht nicht mehr länger in Kauf. Keine Alpen trennen, was ein Gott sein Verband. Deutsche Herzen brennen im Tiroler Land. Deutsche Burgen ragen von Nesch bis zum Inn. Alle Winde tragen Lieder her und hin. Treue Herzen schlagen hier wie dort alle Zeit. Deutsche Laute klagen dort ein gleiches Leid. Keine Alpen trennen, was ein Gott als Verband. Deutsche Herzen brennen im Tiroler Land. Der Brenner die Grenze der Schande, auf ewig lebe wohl. Ist unser Manifest für ein vereintes Tirol. Der Brenner die Grenze der Schande, auf ewig lebe wohl. Dies ist unser Manifest für ein vereintes Tirol. Keine Alpen trennen, was ein Gott als Verband.

bist ein Teil von mir und ich von dir. Ich geb dir Heimat und Geborgenheit. Ich reiche dir die Hand für Freiheit und Sicherheit. Ich bin dir Vater. Weißer Schnee färbt sich. strahlt ihr Blick so starr. Niemand hörte deinen Schrei, niemand hörte deinen Schrei. All dein Wimmern und dein Klagen war dem Täter einer allein. Dein kleines Herz schlägt nicht mehr, dein kleines Herz schlägt nicht mehr. Über die Weiten der Meere. So ging seine Fahrt als junger Soldat. Als stolzer Matrose fand er sein kaltes Grab noch nie verloren. Volk und Heimat, die Treue geschworen, die Sehnsucht schwer. Begraben in der Tiefe, im eisigen Meer. Segelweiten schlagen ein auf Deck und es weht ein lausiger Wind. Die Geschütze feuern aus allen Rohren, die Schlacht beginnt. Granatenteile in Bug und Heck, Segel zum ewigen Grab. Kein Stein, der an euch erinnert, ein jeder für seine Heimatstadt. Am Strand und will nicht mehr. Tränen im Gesicht, die Trauer wiegt so schwer. Dort hart sie aus, oft bis der Tag anbricht. So lang ist es her. Das Leid wiegt doch heute noch so schwer, den Liebsten verloren. Der Heimat die Treue bis in den Tod geschworen, sie vermisst ihn sehr. Begraben in der Tiefe, im eisigen Meer. Zerstörerisch über das Land. Felder bleibt nur noch Asche und Sand. Sie trifft das Schwert mit eiserner Hand. Wechseln, kriechen, betteln um Gnade, um ihr Leben. Doch viel Verrat an Volk und Land gibt es kein Vergeben. Triebe beschnitten, Wurzeln zerstört. All die Warnungen blieben wie immer ungehört. Gleicht sich der Tag, es bleibt nicht mal ein Tag, ihre Welt zerbricht. Tausende Jahre vergingen nach der Götterstrafe Zorn. Als die Sonne wieder aufging, ein neues Leben wurde geboren. Von Götterhand erneut geleitet auf diese Welt. Im Aussehen und Charakter das Götterebenbild darstellt. Auf das grüne Haar ein tiefer Blick aus Augen, blau wie Stahl. So sollst du bleiben für alle Ewigkeit. Zeig dir die Überdauer auch in größter Stilkeit. Voll sollst du sein, Volk und Land ist geil. Schütze und halte es auf ewig rein. Heilig ist das Blut. Heilig ist das Blut. Die ehrliche Kocht auf so, dadurch lebt die Nation. Heilig Volk und Land, lass uns ein jeher Verband. Heilig ist das Reich, wir sind zu Max, sind wir gleich. Auch im schlimmsten Fall des Falles. Familie über alles, hey! Auch im schlimmsten Fall.